And Lord, we pray that as we share your word tonight, und Herr, wir beten, wenn wir dein Wort verkünden heute Abend, that you would give me the power to speak the words that you want to say. Dass du mir die Kraft geben wirst, die Worte zu sprechen, die du möchtest, dass ich sage. So that everybody here can go home, damit jeder nach Hause gehen kann, with something that they can add to their lives, und etwas mitnehmen kann und es im Leben anwenden kann. We thank you in Jesus' name. Wir danken dir in Jesu Namen. Amen. Amen. Well, we're going to continue on with the book of Revelation. Es geht weiter im Buch der Offenbarung. And if you'll turn with me to the first chapter of the book of Revelation. Und wenn ihr mit mir das erste Kapitel des Buches der Offenbarung aufschlagt. We're going to kind of go in a lot of directions tonight, so kind of keep your finger in one place as we turn to another. Also bitte, wir blättern heute an verschiedene Stellen und bitte lasst einen Finger dort und wir werden auch andere Stellen aufschlagen. But as we read the book of Revelation, remember that it's a revelation of the person of Jesus Christ. Aber wenn wir das Buch der Offenbarung lesen, dann denkt bitte daran, dass es eine Offenbarung der Person Jesu Christi ist. That the book of Revelation was written for some very specific reasons. Und das Buch der Offenbarung wurde aus ganz bestimmten Gründen geschrieben. And it's so easy to get interested in all of the ins and outs of who the beast is and how many horns this person has. Und es ist so leicht, dass man sich dafür interessiert, wer das Tier ist und wie viele Hörner es hat. How to figure out how the United States is involved in the book of Revelation. Und man versucht sich vorzustellen, wie welche Rolle die Vereinigten Staaten im Buch der Offenbarung spielen werden. Is the UN really the beast? Oder ist die UNO wirklich das Tier? Those are interesting things to talk about. Das sind interessante Sachen und darüber kann man reden. But remember, as you look at those things, if they don't point you to the majesty and the power of Jesus. Aber denkt daran, wenn diese Dinge euch nicht auf die Hoheit und Majestät und Kraft Jesu Christi hinweisen, then it's just so much information that you stored in your head. Dann ist das nur reines Kopfwissen. And the word of God was made to go through our heads. Aber das Wort Gottes sollte durch unseren Kopf durch. Into our hearts. In unser Herz gehen. So that our hands and feet do different things than they did before. Damit dann unsere Hände und unsere Füße etwas anderes tun als vorher. So as we spend time in this series over the next months, und wenn wir die nächsten Monate jetzt auf diese Serie verwenden, always look for the revelation of who Jesus is in the book of Revelation. Dann schaut immer, wie Jesus Christus in der Offenbarung offenbart wird. Okay, we're going to start in verse 4 of chapter 1. Wir beginnen mit Vers 4 im Kapitel 1. John. Johannes. To the seven churches in the provinces of Asia. Den sieben Gemeinden, die in Asien sind. It's a letter written to the seven churches. Das ist ein Brief, der den sieben Gemeinden geschrieben wurde. Grace and peace to you from him who is, who was, and who is to come. Gnade euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt. And from the seven spirits before his throne. Und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. And from Jesus Christ, who is the faithful witness. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen. The firstborn from the dead. Der Erstgeborene der Toten. And the ruler of the kingdoms of the earth. Und der Fürst der Könige der Erde. To him who loved us and has freed us from our sins by his blood. Dem, der uns liebt und der uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat. And has made us to be a kingdom and priests. Und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern. To serve his God and Father. Um seinem Gott und Vater zu dienen. To him be glory and power forever and ever. Amen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Look, he is coming with the clouds. Siehe, er kommt mit den Wolken. And every eye will see him. Und jedes Auge wird ihn sehen. Even those who pierced him. Auch die, welche ihn durchbohrt haben. And all the peoples of the earth will mourn because of him. Und wehklagen werden seinetwegen alle Völker der Erde. So shall it be. Ja, Amen. Amen. I am the Alpha and the Omega, says the Lord God. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr Gott. Who is? Der ist. And who was? Und der war. And who is to come? Und der kommt. The Almighty. Der Allmächtige. Now, something I want to tell you about that makes a difference as you read this. Ich möchte euch etwas sagen, das einen Unterschied bewirken wird für euch, wenn ihr das liest. To the seven churches in the province of Asia. Diese sieben Gemeinden in der Provinz Asien. Seven is the number of completion, of fullness. Sieben ist die Zahl der Vollständigkeit. And while he's speaking specifically of the seven churches that he'll mention in the later chapters. Und da ist die Rede von sieben konkreten spezifischen Gemeinden, die in den späteren Kapiteln erwähnt werden. Oftentimes in apocalyptic writings, which this is apocalyptic. Aber sehr oft in einer apokalyptischen Schrift, und das ist eine. The writer will bring forth a symbol. Da wird der Autor ein Symbol verwenden. And this symbol means something bigger than the thing that he's talking about, and you see him saying. Und dieses Symbol bedeutet aber etwas Größeres als das, worüber er spricht. So in the sense of this, he's speaking to all of the churches, not just the seven in Asia. In diesem Sinn sind alle Gemeinden angesprochen und nicht nur diese sieben Gemeinden in Asien. So this message covers not just the seven churches, it covers the churches that are in, let's say, Edinburgh, Scotland. Und diese Gemeinde betrifft, diese Botschaft betrifft nur, nicht nur die sieben Gemeinden. The churches that lived 1,000 years ago. Also es bezieht sich auch auf die Gemeinden in Schottland und die Gemeinden, die vor 1,000 Jahren existiert haben. And this church where we are right now. Und auch diese Gemeinde, wo wir jetzt gerade sind. And we're going to see how this is so applicable at the very end of the message. Und wir werden am Ende der Botschaft sehen, wie gut sich das anwenden lässt. It's interesting that the first thing that is spoken to John is, I'm the Alpha and the Omega. Und es ist interessant, dass das Erste, was dem Johannes gesagt wird, ist, ich bin das Alpha und das Omega. Most of you already know, Alpha is the first Greek letter in the alphabet. Die meisten von euch werden das wissen, das Alpha ist der erste Buchstabe im griechischen Alphabet. Omega is the very last one. Und Omega, das der letzte Buchstabe. So he's saying, I'm the beginning. Er sagt also, ich bin der Anfang. I'm the end. Und ich bin das Ende. And I'm everything in the middle. Und auch alles in der Mitte. I'm all in all. Ich bin das Allerwichtigste, das Ein und Alles. Now, it says here, I'm the Alpha and the Omega, says the Lord God. Und hier steht, ich bin das Alpha und das Omega, der Herr Gott. If you wonder why that applies to Jesus, if this is something you're curious about. Wenn ihr euch jetzt fragt, wieso sich das auf Jesus bezieht, wenn euch das interessiert. Write down Revelation 20, verse 3. Dann schreibt euch diesen Vers, Offenbarung 20, Vers 3 auf. Where that same exact term, Alpha and Omega, is used exclusively of Jesus. Da wird dieser selbe Ausdruck, Alpha und Omega, ausschließlich für Jesus verwendet. If you didn't catch the drift of I am the Alpha and the Omega, if you didn't catch the understanding of what he was saying, I am the beginning and I am the end. Wenn ihr das nicht ganz verstanden habt, was er da gesagt hat oder gemeint hat mit ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. He goes on with these words. Dann schreibt er weiter. I'm the one who is right now. Ich bin der ist jetzt gerade. I am the one who was. Und der war. I'm the one who will be. Und der sein wird. Now this terminology means that God exists forever. He lives in eternity. Diese Terminologie bedeutet, dass Gott ewig lebt, dass er in der Ewigkeit lebt. This is very important for you to know to understand Revelation. Und das ist sehr wichtig für euch, dass ihr das wisst und versteht, damit ihr die Offenbarung verstehen könnt. Because let me give you a little bit of background. I think you've had some of this, but I'm going to go over it again. Und ich möchte euch kurz einen Hintergrundabriss geben. Ihr wisst schon viel davon, aber ich möchte es trotzdem sagen. The reason God had John write this letter. Der Grund, warum Gott Johannes diesen Brief schreiben ließ, was because the church of its day was under severe persecution. War, weil damals die Gemeinde sehr stark verfolgt wurde. Rome, the greatest power at the time, had decided they wanted to eradicate this new church movement. Rom war damals die größte Macht und Rom hatte beschlossen, dass sie diese junge Gemeinde ausrotten wollte. Indeed, John was on Patmos because he was persecuted for being a leader of the church. Und Johannes war auf Patmos, weil er weil er ein Leiter der Gemeinde war, verfolgt wurde. He was sent to Patmos, which a lot of people believe was a work colony. Und er wurde nach Patmos geschickt und viele Leute glauben, dass das eine Arbeitskolonie war. And the only reason you have a work colony is to try to work someone till they die. In that time period. Und der Grund, warum es so Arbeitslager gibt, ist, weil man wollte, dass die Leute mussten so lange Zwangsarbeit leisten, bis sie starben. The church at that time was also undergoing a very difficult time internally. Und die Gemeinde hat auch innerhalb der Gemeinde eine sehr schwierige Zeit durchgemacht. The church was having a lot of problem with heresies within. Es gab sehr viele Probleme mit Ketzerei innerhalb der Gemeinde. Many people were coming along and saying, well, I don't believe what that says. I'm going to make my own religion and I'll just make that the new religion. Viele Leute haben gesagt, ich glaube nicht, was die sagen, sondern ich bastle mir meine eigene Religion. So there was a lot of strife inside of the church. Und es gab sehr viel Streitigkeiten und Kampf innerhalb der Gemeinde. There was most likely a lot of local persecution. Und wahrscheinlich gab es sehr viel Verfolgung in den Ortsgemeinden. If it was known you were a Christian, you probably had a pretty tough life around your neighbors. If it was known you were a Christian, wenn bekannt war, dass du ein Christ warst, in all likelihood your neighbors didn't like you very much. Dann haben dich deine Nachbarn wahrscheinlich nicht sehr gemocht. Most of these neighbors weren't like you Austrian folks. Die meisten Nachbarn waren nicht so wie die Österreicher. If you don't like somebody, you leave them alone. Wenn die Österreicher jemanden nicht mögen, dann lassen sie ihn in Ruhe. But most of the people in Asia at this time didn't do it that way. Aber die meisten Menschen in Asien haben das damals nicht so gemacht. They were very active in their hatred of people who they didn't understand and didn't like. Sie waren sehr aktiv in ihrem Hass gegenüber Leuten, die sie nicht gemocht haben und nicht verstanden haben. At this time there was also immorality in the church. Und es gab damals auch Unzucht in der Gemeinde. And there was even some problems between churches. Und es gab auch Probleme zwischen verschiedenen Gemeinden. Does that sound familiar? Kommt das irgendwie bekannt vor? We'll come back to that in a little while. This book, in its very beginning, calls itself prophecy. Dieses Buch nennt sich am Anfang selbst eine Prophezeiung. Verse 3. Im Vers 3. Blessed. Glückselig. Blessed is the one. Glückselig ist derjenige. Who reads the words of the prophecy. Der liest die Worte der Weissagung. Blessed are those who hear it. Glückselig sind die, die es hören. And take it to heart. Und bewahren. What is written in it. Was in ihr geschrieben ist. Because the time is near. Denn die Zeit ist nahe. What is prophecy? Was ist eine Weissagung oder Prophetie? There are some people who have a belief that prophecy means God gets mad and he sends somebody to tell people off. Manche Leute glauben, dass Prophezeiung erfolgt dann, wenn Gott sich ärgert über Leute und dann schickt er jemanden und staucht sie zusammen. Something like this. Ungefähr so. God sent me to talk to you. Gott hat mich geschickt, um mit euch zu reden. He knows the sin that's in your heart. Er kennt die Sünde, die in deinem Herzen ist. And he's going to get you. Und jetzt bist du dran. Boy, you're going to have a hard time because God sees that sin. Und dir wird's schlimmer gehen, denn Gott sieht deine Sünde. Well, naja. Maybe there's a little bit of that in prophecy. Vielleicht ist das auch ein bisschen in der Weissagung inkludiert. But what does the scripture say about prophecy? Aber was sagt die Schrift über Weissagung? 1 Corinthians chapter 14. Im 1. Korinther Kapitel 14. Turn there with me if you would. Schlagt bitte dahin. Verse number 3. Vers 3. But anyone who prophesies speaks to men for... Wer aber weissagt, redet zu den Menschen. Their strengthening. Zu ihrer Erbauung. Their encouragement. Und Ermahnung. And their comfort. Und Tröstung. Wow, didn't say anything about revenge, God getting revenge, did it? Da war doch nicht die Rede davon, dass Gott sich rächen will, oder? When you hear the word prophecy, wenn ihr das Wort Weissagung hört, prophecy is the voice of God speaking into men's and women's lives. Prophetie heißt, dass die Stimme Gottes in das Leben von Männern und Frauen hineinspricht. With the purpose of providing, mit dem Zweck, dass er ihnen etwas gibt. Strengthening. Und zwar Erbauung. Encouraging. Und Ermahnung. And comforting. Und Tröstung. Does that match your idea of Old Testament prophecy? Entspricht das eurer Vorstellung von Prophetie im Alten Testament? Anybody read most of the Old Testament prophets? Hat jemand einen Großteil des Alten Testaments gelesen, die Propheten? A lot of stuff in there about God bringing judgment. Da ist sehr viel die Rede davon, dass Gott ein Urteil gefällt hat und das Gericht gebracht hat. Isn't that God getting revenge? Heißt das nicht, dass Gott sich gerecht hat? Is that God getting revenge? Ist es wirklich so, dass Gott sich gerecht hat? Almost in every case that you find where God is judging the nation of Israel or other nations, fast in jedem Fall, wo man sieht, dass Gott die Nation Israel richtet oder eine andere Nation richtet, somewhere around that you'll find some words like this. Irgendwo findet man auch solche Worte, wie zum Beispiel, that they might know that I am God. Dass sie erkennen, dass ich Gott bin. That they might turn and be healed. Dass sie umkehren und geheilt werden. That they would turn to seek after me. Dass sie sich umwenden und mich suchen. So the outworking of God's judgment is always, almost always, reconciliation. Und das Ziel des Gerichts Gottes ist fast immer die Versöhnung. And so it is in our lives. Und so ist es auch in unserem Leben. When something happens that is deeply troubling to us in our lives. Wenn in unserem Leben etwas passiert, das uns sehr viel Trübsal bereitet. It's not always God's judgment, by the way. It's not always God's judgment. Das ist nicht immer Gottes Gericht. Don't mistake me. Versteht mich jetzt bitte nicht falsch. When we have a bad time in our lives, it's not always. Matter of fact, it isn't that many times that it's God's judgment. Wenn wir Schwierigkeiten in unserem Leben erleben, dann ist es sehr wahrscheinlich nicht Gottes Gericht. But every difficult thing that comes into our lives, whether it's God's judgment. Aber jede Schwierigkeit in unserem Leben, ob es nun Gottes Gericht ist, whether it's a natural event like sickness, oder ein natürliches Ereignis wie eine Krankheit, whether it's harm caused by other people such as war, hatred, oder wenn uns irgendein Schaden von anderen Menschen zugefügt wird, zum Beispiel durch Krieg oder aus Hass, God's greatest desire is to turn that into something that makes us more godly. Dann ist Gottes größtes Verlangen, dass er etwas daraus macht, das uns mehr gottesfürchtig macht. He wants to turn those things into something that makes us draw closer to him. Er möchte aus diesen Dingen etwas machen, was uns dazu bringt, dass wir uns ihm nähern. Does this give you maybe just a little different idea of what Old Testament and New Testament prophecy is about? Denkt ihr jetzt vielleicht ein bisschen anders darüber, worum es bei Prophetie im Alten Testament geht? This is very, very important to understand in this book of prophecy. Und es ist sehr wichtig, dass man das auch in diesem Buch der Weissagung versteht. That in everything except the final judgment, dass in allem außer im endgültigen Gericht, beim letzten Gericht, God's heart is still to bring people to himself. Dass das Gottes Herzensanliegen noch immer ist, dass er Menschen zu sich bringt. There is that dangerous place that people bring themselves to. Die Menschen bringen sich manchmal in eine gefährliche Situation. Where they will not respond to God at all. Wo sie überhaupt nicht mehr auf Gott reagieren. And then God's mercy is to judge that situation. Und dann liegt Gottes Erbarmen darin, dass er diese Situation richtet. And to separate whatever evil there is from himself and eventually from all of his people. Und dass er jegliches Böses dann von sich selbst trennt und schlussendlich auch von seinem Volk. That's the final judgment. Das ist das letzte Gericht. Now I want you to understand something. Ich möchte, dass ihr etwas erkennt. Each one of us or each person who has not responded to the gospel. Jeder von uns oder jede Person, die nicht auf das Evangelium positiv reagiert hat, can reach a point in their own lives. Kann in seinem Leben zu einem Punkt kommen, where they will not be able to respond to God's goodness. Wo er nicht mehr in der Lage sein wird, auf Gottes Güte irgendwie anzunehmen. Any of us who have lived very long have seen people who have just been unable to respond to God in any way, who have actually said, I wish I could respond to God, but I can't. Alle von uns, die schon eine Zeit lang leben, die haben Leute kennengelernt, die vielleicht gesagt haben, ich wünschte, ich könnte Gottes Güte annehmen, aber ich kann es nicht. And I think for those people, they've received a final judgment. Und ich glaube, dass diese Menschen das letzte Gericht schon erfahren haben. They receive the final reward for their own particular choices in life. Dass sie den letztendlichen Lohn für ihre eigenen Entscheidungen in ihrem Leben schon empfangen haben. But the door is never, my belief, my personal belief. Das glaube ich persönlich. Is that the door is never closed from God's side. Dass die Tür von Gottes Seite aus niemals geschlossen ist. Presbyterians, of which I'm one, many will tell you, yes, God sometimes slams the door shut. Und Presbyterianer, und dazu gehöre ich auch, die sagen vielleicht manchmal, dass Gott die Tür zuknallt. Here's one Presbyterian that doesn't fully believe that. Aber ich bin einer von denen, die das nicht glauben. Let's do something I think would be very interesting for us. Let's go to the Old Testament. Let's look at some prophecy in the Old Testament. Let's look for some parallels between what we've been talking about Machen wir etwas sehr Interessantes. Gehen wir ins Alte Testament und schauen wir uns ein paar Weisungen aus Weissagungen dort an und ein paar Parallelstellen. Because I actually think the Old Testament prophets were a model that John used to develop his imagery and the message in the book of Revelation. Denn ich glaube, dass die Propheten im Alten Testament Johannes als Vorbild dienten, wie er die Gleichnisse und die Vergleiche in der Johannes Offenbarung entwickelt hat. Okay. Let's turn to Isaiah chapter 40. Schlagen wir Jesaja Kapitel 40 auf. We could just as easily go to many other places in the prophetic writings. Wir könnten genauso gut andere Stellen in den prophetischen Schriften aufschlagen. Now, just give you a little background about this book of Isaiah. Ich möchte euch ein bisschen etwas zum Hintergrund von Buch Jesaja sagen. In the time of Isaiah, zur Zeit des Jesaja, the Assyrians had come and taken away the nation of Israel. War die Nation Israel von den Assyrern weggeführt worden. Destroyed their land and took them away in captivity. Sie haben ihr Land verwüstet und haben sie in die Gefangenschaft geführt. Judah, the southern kingdom. Judah, das südliche Königreich. Southern kingdom? Yeah, okay. The southern kingdom wasn't captured at that time, but it was being besieged by various armies. Sie wurden damals nicht weggeführt, aber sie wurden von verschiedenen Armeen belagert. They lived in constant fear that the next army was going to break down the walls and destroy them. Und sie haben ständig in Angst gelebt, dass das nächste Heer die Mauern niederreißen würde und sie vernichten würde. If I remember the history right, there were times of great famine in the city. Und wenn ich mich richtig erinnere, gab es damals wirklich große Hungersnot in den Städten. There were times of miraculous deliverance of the city of Jerusalem. Und es ist auch öfter vorgekommen, dass die Stadt Jerusalem auf wunderbare Weise befreit wurde. But by anybody's imagination, it was a time of trouble for them. Aber man kann sich sehr gut vorstellen, dass das eine Zeit mit großen Schwierigkeiten war. Later the city of Jerusalem was taken, it was destroyed and the people were carried away into captivity. Und später wurde auch die Stadt Jerusalem eingenommen und zerstört und die Menschen wurden in die Gefangenschaft geführt. They were experiencing God's redemptive judgment. Und sie haben Gottes erlösendes Urteil empfangen und erfahren. Trust me. Vertraut mir. That's not pleasant. Das ist nicht angenehm. There were also times of trouble. Und es gab auch Zeiten der Schwierigkeit. So this book was written specifically to people who were in times of trouble. Dieses Buch wurde also ganz spezifisch für Menschen geschrieben, die sich in Zeiten voller Schwierigkeiten befanden. A people who became in deep trouble later. Zu einem Volk, das später noch in größere Schwierigkeiten geriet. Took great comfort from this book and others. Und das hat aus diesem Buch und anderen Büchern großen Trost erfahren. Let's just look at a few verses. Schauen wir uns ein paar Verse an. Take some time to read the book of Isaiah for yourself to see what I'm talking about. Und bitte lest das Buch Jesaja selbst und dann seht ihr, worüber ich spreche. Verse number one. Vers 1. Comfort, comfort my people, says your God. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Speak tenderly to Jerusalem and proclaim to her that her hard service has been completed. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihm zu, dass sein Frondienst vollendet ist. That their sin has been paid for, that she has received from the Lord's hand double for all her sins. Dass seine Schuld abgetragen ist, denn es hat von der Hand des Herrn das Doppelte empfangen für alle seine Sünden. And then begins that beautiful, beautiful prophecy of the coming of John the Baptist. Und dann kommt diese wunderschöne Weissagung über die Ankunft des Johannes des Täufers. A voice of one calling in the desert, prepare the way of the Lord, make straight in the wilderness a mighty highway for our God. Eine Stimme ruft, in der Wüste bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Every valley shall be raised up, every mountain and hill made low. The rough ground shall be made level, and the rugged places a plain. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Höckrige soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene. And the glory of the Lord will be revealed, and all mankind together will see it, for the mouth of the Lord has spoken. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren, und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn der Mund des Herrn hat geredet. Assurance that God is in control. Die Gewissheit, dass Gott alles unter Kontrolle hat. A voice said, cry out, and I said, what shall I cry? Eine Stimme spricht, rufe, und ich sage, was soll ich rufen? All men are like grass, and all their glory is like the flowers of the field. Alles Fleisch ist Gras und all seine Anmut wie die Blume des Feldes. Speaking about the power of God and how small and insignificant man is without him. Und das die Rede von der Kraft Gottes und wie klein und wie unbedeutend der Mensch ist ohne ihn. Verse 10. Vers 10. See, the sovereign Lord comes with power and his arm rules for him. See, his reward is with him and his recompense accompanies him. Siehe, der Herr kommt mit Kraft und sein Arm übt die Herrschaft für ihn aus. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und seine Belohnung geht vor ihm her. He tends his flock like a shepherd. He gathers the lambs in his arms and carries them close to his heart. He gently leads those who have young. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und in seinem Gewandbausch tragen. Die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiten. Speaking about the deep, intimate love that God has for each of us. Und hier ist die Rede von der tiefen und engen Liebe, die Gott für jeden von uns hat. Who has measured the waters in the hollow of his hand? Or with the breadth of his hand marked off the heavens? Wer hat die Wasser gemessen mit seiner hohlen Hand und die Himmel abgemessen mit der Spanne? Or weighed the mountains on the scales? Und wer hat den Staub der Erde mit einem Maß erfasst und die Berge mit der Waage gewogen? who has understood the mind of the Lord or instructed him in his counselor, as his counselor? Wer hat den Geist des Herrn ermessen und wer ist der Mann seines Rates, den unterwiese? Verse 15. Vers 15. Surely the nations are like a drop in the bucket. They are regarded as dust on the scales. He weighs the islands as though they were fine dust. Siehe, Nationen gelten wie ein Tropfen im Eimer und wie Staub auf der Waagschale. Siehe, Inseln hebt hoch wie ein Stäubchen. Verse 21. Vers 21. Do you not know? Haven't you heard? Has it not been told you from the beginning? Habt ihr es nicht erkannt? Hört ihr es nicht? Ist es euch nicht von Anfang an verkündet worden? Have you not understood since the earth was founded? Habt ihr nicht Einsicht gewonnen von der Gründung der Erde her? He sits enthroned above the circle of the earth, and his peoples are like grasshoppers. Er ist es, der thront über dem Kreis der Erde, dass ihre Bewohner wie Heuschrecken erscheinen. He stretches out the heavens like a canopy and spreads them out like a tent to live in. Der die Himmel ausspannt wie einen Schleier und ihn ausbreitet wie ein Zelt zum Wohnen. Verse 25. Vers 25. Do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. Wisst ihr nicht und habt ihr es nicht gehört, dass der Herr Gott ist der Allmächtige und der Schöpfer der Enden der Erde? He will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Er gibt dem müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Even youths grow tired and weary, and the young men stumble and fall. Jünglinge ermüden und ermatten, und junge Männer straucheln und stürzen. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar up on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and will not faint. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Imagine yourself in the position that the Israelites were in, or the Jews were in at that point. Stellt euch vor, dass ihr selbst in dieser Situation seid, wie es die Juden, die Israeliten damals waren. Beaten down by an enemy. Völlig zu Boden getreten von einem Feind. Your place of worship destroyed. Denn der Ort, wo du anbetest, ist zerstört. 400 years, it felt like you hadn't heard a word from God. Und du hattest den Eindruck, dass Gott schon 100 Jahre lang nichts mit dir gesprochen hat. What would you need to hear at that point in your life? Was brauchst du dann, was musst du dann hören? You need to hear the truth of who God is. Du brauchst die Wahrheit darüber, wer Gott ist. God is all powerful. Gott ist allmächtig über allem. He's from the beginning to the end. Und er ist von Anfang bis zum Ende. He's everything in between. Und er ist auch alles inzwischen, dazwischen. He has all power. Und er hat Allmacht. And his plan will never fail. Und sein Plan wird niemals versagen. He will never leave you or forsake you. Er wird dich niemals verlassen oder aufgeben. The God who is your God is beyond your understanding. Dein Gott ist größer als jedes Verständnis, jedes Verstehen. But he's not beyond your experience. Aber er ist nicht so groß, dass du ihn nicht erfahren könntest. So throughout the prophets in the Old Testament, also die ganzen Propheten im Alten Testament hindurch, through the history of Israel, die ganze Geschichte Israels hindurch, this message comes over and over and over. Da wird diese Botschaft immer wieder verkündet. I'm God, there's nobody like me. Ich bin Gott und es gibt keinen, der so ist wie ich. I'm God, nobody can take anything out of my hands. Ich bin Gott und niemand kann mir etwas aus meiner Hand reißen. I'm God, and when everything is finished and done, I win. Ich bin Gott und letztendlich werde ich gewinnen. And because you live in me, und weil ihr in mir lebt, you win too. Deswegen werdet ihr auch gewinnen. This was the exact same situation the New Testament church found itself in the year roughly 95 AD. Und das war genau dieselbe Situation, in der sich die neutestamentliche Gemeinde befand im Jahr 95 nach Christus. When this book of Revelation was written. Als dieses Buch der Offenbarung geschrieben wurde. A church that was under persecution. Eine Gemeinde, die Verfolgung ausgesetzt war. A church that was full of heresy. Eine Gemeinde, in der es alle möglichen Irrlehren gab. A church where immorality happened more often than it ever should have. Und eine Gemeinde, in der es öfter zu Unzucht kam, als es hätte kommen sollen. A church that was not unified. Eine Gemeinde, die nicht geeint war. They were not of one mind and one spirit, as God had intended. Sie waren nicht eines Sinnes und nicht eines Geistes, wie Gott es gewollt hatte. I'm going to ask you a question. Ich möchte euch eine Frage stellen. Where do you see the church today? Honestly. Wo denkt ihr, steht die Gemeinde heute? Ganz ehrlich. Not just this church. I'm talking about church universal. Nicht nur diese Gemeinde hier, sondern die Gemeinde im Allgemeinen. We ever have arguments? Gibt es jemals Streitigkeiten? Do we ever disagree over doctrine? Sind wir uns wegen bestimmten Lehren nicht einig? Do we ever get angry at one another and stomp off? Werden wir wütend aufeinander und rennen dann nach Hause? Is there ever immorality in the church? Gibt es vielleicht irgendwann Unzucht in der Gemeinde? Is there unity just amongst ourselves the way God would want it to be? Gibt es unter uns diese Einheit, die Gott haben möchte? Are we where God wants us to be? Sind wir da, wo Gott uns haben möchte? If any of you nod your head this way, wenn ihr genickt habt, I want to meet you afterwards because we have a long discussion to have. Dann möchte ich mich nachher mit dir treffen, denn wir müssen einmal miteinander ein ernstes Wörtchen reden. I would just have to say to you this. Are you ever discouraged about the church? Don't raise your hand. Just answer that Und for yourself. Ich möchte euch fragen, seid ihr jemals entmutigt in Bezug auf die Gemeinde? Ihr braucht jetzt nicht aufzeigen. I am sometimes. Ich bin es manchmal. You know, sometimes I get angry and say, manchmal werde ich böse und sage, and I get convicted for it. Und Gott überzeugt mich dann, überführt mich dann. I see things that happen in the church worldwide. Ich sehe, dass in der Gemeinde weltweit Sachen passieren. I see things that happen in my missions organization that shouldn't happen. Ich sehe, dass Dinge in meiner Missionsorganisation passieren, die nicht vorkommen sollten. We've all seen the immorality that's torn apart churches all over the world. Wir haben alle gesehen, dass Gemeinden auf der ganzen Welt durch Unzucht zerstört worden sind. And if we look in our own hearts and our own chairs, we're going to find some of the same kind of stuff going on right here. Und wenn wir in unser eigenes Herz hineinschauen, dann sehen wir, dass manches von diesen Dingen genau in unserem Herzen auch so ist. What do you think the message is that God wants to give us? Was glaubt ihr, welche Botschaft Gott zu uns sagen will? Turn with me if you would. Schlagt bitte mit mir auf. Revelation chapter 1. Offenbarung 1. Verse number 12. Vers 12. I turned around to see the voice that was speaking to me, and when I turned, I saw seven golden lampstands. Und ich wandte mich die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. And among the lampstands was someone like the Son of Man. Und inmitten der Leuchter einen gleich einem Menschensohn. Dressed in a robe reaching down to his feet and with a golden sash around his chest. Bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. His head and hair were like white like wool. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie weiße Wolle. As white as snow. Wie Schnee. And his eyes were like blazing fire. Und seine Augen wie eine Feuerflamme. His feet were like bronze glowing in a furnace, and his voice was like the sound of rushing waters. Und seine Füße gleich glänzendem Erz. Sie glühten, als glühten sie im Ofen. In his right hand he held seven stars, and out of his mouth came a sharp, double-edged sword. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne, und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor. His face was like the sun shining in all its brilliance. Und sein Angesicht war wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. And when I saw him, Und als ich ihn sah, I fell at his feet as though dead. Fiel ich zu seinen Füßen wie tot. What's the message we need to hear tonight? Was ist die Botschaft, die wir heute hören müssen? The seven lampstands represent the church. Die sieben Leuchter, die repräsentieren die Gemeinde. That's you and me. Das sind du und ich. That's all of us. Das sind wir alle. It's all the people that name the name of Jesus throughout this whole world. Das sind alle Menschen, die den Namen Jesus anrufen auf der ganzen Welt. It's people with dirty hands and dirty mouths. Leute mit schmutzigen Händen und einem schmutzigen Mundwerk. People who get angry at one another. Leute, die wütend werden aufeinander. People who sometimes do things to hurt each other on purpose. Leute, die manchmal Sachen machen, um einander absichtlich weh zu tun. But the message we need to hear tonight. Aber die Botschaft, die wir heute Abend brauchen, is God is all powerful. Ist Gott ist allmächtig. He's not only all powerful, he wins. Nicht nur, dass er allmächtig ist, er wird gewinnen. But in our experience, the most important thing is he walks among us. In unserer Erfahrung ist das Wichtigste, das Allerwichtigste, dass er in unserer Mitte geht. In our brokenness and our sin. In unserer Zerbrochenheit und in unserer Sünde. In our selfishness. In unserer Eigensucht. In our laziness. In unserer Faulheit. In all the messy stuff that's in our hearts. Und in all dem Bösen und Schmutzigen in unserem Herzen. He walks among us. Er geht in unserer Mitte. Because if he didn't, we have no hope. Denn wenn er es nicht tun würde, dann hätten wir keine Hoffnung. And we need to just go home and quit playing at being church. Und wir müssen uns wirklich darauf ausrichten und wir müssen aufhören, Gemeinde zu spielen. That's the message of Revelation. Das ist die Botschaft der Offenbarung. God is all powerful. Gott ist allmächtig. God is in control. Gott hat alles unter Kontrolle. God's gonna win. Gott wird gewinnen. And he's not gonna leave us. Und er wird uns nicht verlassen. So as we go through this book of Revelation, keep that in mind. Und wenn wir jetzt dieses Buch der Offenbarung durchmachen werden, bitte denkt immer daran. Find all those really interesting things about the 10 horns and the 12 or 12 and 20 this and the other. Und versucht alle diese interessanten Sachen zu erkunden, diese 10 Hörner und all dieses Zeugs. But remember the big story. Aber denkt auch an die große Geschichte. That Jesus is alive. Dass Jesus lebendig ist. And he walks among us. Und dass er unter uns wandelt. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.